Aufgabe 6. Hallo? Hi, Pablo. Enrico hier. Schön, dass du dran gehst. Na, wie geht's dir? Hi, Enrico. So lala. War ein langer Tag. Ich muss auch gleich schlafen. Du hörst dich wirklich müde an. Was war denn los heute? Was hast du gemacht? Ach, tausend Sachen. Nichts Wichtiges. Aber am Nachmittag war ich noch auf der Post. Mensch, das ist in Deutschland wirklich kompliziert und auch teuer. Hätte ich nicht gedacht. An was man alles denken muss. In welches Land, wie schwer, wie groß das Paket ist. Die haben mir ein Papier gegeben. 2 Seiten, nur mit Zahlen und Tabellen. Schlimmer als im Studium. Oh, das ist interessant. Da kannst du mir vielleicht helfen. Du sprichst gerade vom Studium. Du weißt doch, ich mache gerade ein Fernstudium. Ich muss bis Ende nächster Woche eine Hausarbeit dort abgeben, aber ich kann nicht selber hinfahren. Wenn dort geöffnet ist, muss ich arbeiten. Ich muss die Hausarbeit also mit der Post schicken. Welche Versandart ist da die richtige? Ich muss sicher sein, dass die Hausarbeit wirklich ankommt. Kennst du dich da aus? Ja, am besten schickst du deine Hausaufgaben per Einschreiben. Einschreiben? Was ist das denn? Das heißt, du gehst zur Post, gibst den Brief ab und bekommst so eine Quittung. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass du eine Nachricht bekommst, wenn dein Brief beim Empfänger angekommen ist. Dann musst du sagen, dass du das Dokument als Einschreiben mit Rückschein versenden möchtest. Super, sowas brauche ich. Was kostet das denn? Moment, ich sehe mal auf den Zettel nach. Oh, das ist auch nicht so einfach. Und du musst auch genau wissen, wie groß dein Brief ist. Pass auf, wir wollten uns doch morgen Abend sowieso im Café Zentral treffen. Ich bringe dann den Zettel von der Post mit. Dann sehen wir mal, was du davon brauchen kannst. Das wäre sehr gut, prima. Danke, dass du mir hilfst. Ach, sag nochmal, wann wir uns morgen treffen. Ich habe mir das Datum, aber nicht die genaue Uhrzeit notiert. Bei mir geht momentan einfach alles drunter und drüber. Wir hatten gesagt, so um 8. Passt dir das? Ja, klar. Ich freue mich. Nochmal danke und schlaf gut. Bis morgen. Danke, du auch. Ja, bis morgen. Tschüss.